Klerisei von Nikolai Leskow, gelesen von Schalkmar. Zweites Buch, erstes Kapitel. Der Tag des heiligen Methodius von Pestnosch war vorüber und der erwachende Morgen verhieß einen heiteren und stillen Tag. Tabarosso, von der Messe zurückgekommen, saß beim Tee auf demselben Sofa, auf dem er nachts geschlafen und vor demselben Tisch, an dem er seine Memorabilien geschrieben hatte. Die Pröbstin bediente ihren Gatten, um dessen Ruhe sie so besorgt war, dass sie ihm alles an den Augen abzusehen suchte und nicht wagte, durch irgendeine Frage seine ernsten Gedanken zu stören. Flüsternd befahl sie dem Dienstmädchen, die beiden Pfeifen des Propstes mit der Schukowschen Knaster zu stopfen und sie in den Ständer in der Ecke zu stellen. Und dann setzte sie sich ihm gegenüber und wartete, das Kinn auf die Hand gestützt, bis der Propst das erste Glas geleert habe und ein zweites verlangen würde. Aber ehe es soweit war, wurde ihre Aufmerksamkeit durch einen ungewöhnlichen Lärm ganz in der Nähe des Hauses abgelenkt. Man vernahm hastige Schritte und wirre Stimmen, die sich hin und wieder zu wütendem Geschrei verdichteten. Die Pröbstin schaut zum Fenster ihres Schlafzimmers hinaus und sah, dass Lärm und Geschrei von einer Menschenmenge herüberdrangen, welche sich mit großer Hast geradewegs auf ihr Haus zubewegte. »Was kann das sein?« dachte die Pröbstin, ging ins Wohnzimmer zurück und sagte ihrem Manne, »Sieh doch, Vater Savelitsch, was da für eine Menge Leute kommt!« »Leute gibt es viel, meine Liebe, aber es sind keine Menschen darunter,« antwortete Savelitsch ruhig. »Nein, du solltest wirklich hinaussehen. Es sind ja furchtbar viele.« »Lass sie doch herumlaufen. Lass sie herumlaufen, so viel sie wollen. Gib mir lieber noch ein Gläschen Tee.« Die Pröbstin nahm sein Glas, füllte es, reichte es ihm und trat wieder ans Fenster. Der lärmende Haufen war verschwunden. Nur drei oder vier aus ihm standen noch herum und blickten mit offenkundiger Verlegenheit nach dem Tabarosschen Hause. »Um Gottes Willen, brennt es nicht irgendwo bei uns, Vater Savelitsch?« rief die Pröbstin und stürzte entsetzt ins Zimmer ihres Gatten. Aber schon an der Schwelle blieb sie stehen und begriff endlich, was eigentlich geschehen war. Die Tür zum Wohnzimmer ging lärmend auf und in der Wohnstube des Propstes erschien der Diakon Abchiller und dicht hinter ihm, feuerrot und ganz verwirrt, der Kommissar, welchen Abchiller fest am Ohr hielt. »Vater Propst!« begann Abchiller, indem er Danilka losließ und die Hände dem Propst entgegenstreckte. Tabarosso segnete ihn. Hierauf trat auch Danilka vor Savelitsch hin und nahm den Segen in Empfang. Nachdem dies geschehen war, packte der Diakon ihn wieder fest am Ohr, riss ihn zwei Schritte zurück und fing an. »Stell dir vor, Vater Savelitsch, eben gehe ich in die Straße entlang, da höre ich laut reden. Ein paar Kleinbürger sprechen vom gestrigen Regen, den uns der liebe Gott auf unseren Bittgottesdienst gesandt hat. Und jener dort!« Abchiller stieß den Zeigefinger seiner linken Hand dem ängstlich zwinkernden Danilka gerade in die Nase. »Wag zu widersprechen!« Tabarosso hob den Kopf. »Denkt nur! Er behauptete!« fuhr der Diakon fort und zog Danilka näher zu sich heran. »Er behauptete, der Regen, den wir vorige Nacht nach dem Bittgottesdienst gehabt hätten, sei gar nicht infolge des Gottesdienstes gekommen.« »Woher weißt du denn das?« fragte Tabarosso trocken. Danilka schwieg. »Denk doch bloß, Vater Propst, er behauptete, Regen sei einfach in Kraft eines Naturgesetzes gekommen.« »Zu welchem Zwecke hast du die Betrachtungen angestellt?« fragte Tabarosso. »Ein Zweifel regte sich in mir,« antwortete Danilka bescheiden. »Zu zweifeln hat ein so kompletter Ignorant wie du überhaupt nicht. Und also hat der Täter seinen Lohn dahin. Du hast bekommen, was du verdientest. Und nun hinaus aus meinem Hause, du Schwätzer.« Nachdem der Freigeist Danilka auf diese Weise an die Luft befördert war, nahm der Propst wieder am Teetisch Platz, trank sein Glas schweigend aus und als er damit fertig war, wandte er sich an den Diakon Abchiller. »Und du, Vater Diakon, hast die Absicht, noch lange so zu wüten? Habe ich dich nicht ermahnt, deine Hände davon zu halten?« »Es Geht nicht, Vater Probst. Ich konnte mich nicht bezwingen. Ich wollte euch schon längst davon Mitteilung machen, wer. Denkt nur, immer gegen die Gottheit und gegen die Schrift redet. Und da musst du dich vor allem Volke mit ihm prügeln. Und wenn's euch vor allem Volke war, was ist denn dabei, Vater Probst? Ich bin ein Diener des Altars und muss an jedem Ort für meinen Glauben eintreten. Der heilige Nikolai hat dem Ketzer Arius auch vor allem Volke eins ausgewischt. Du bist aber nicht der heilige Nikolai, fiel ihm der Barosso ins Wort. Du bist eine simple Krähe, verstehst du? Und als solche hast du dich nicht um Dinge zu kümmern, die dich nichts angehen. Was hast du mit deinem Knüppel so zu fuchteln? Du hast wohl vergessen, dass ein Knüppel zwei Enden hat. Du verlässt dich immer auf deine Kraft, du Dromedar. Das tue ich. Tust du's? Nun, so tu es lieber nicht. Nicht deine Kraft hat dich gerettet, sondern das da, sagte der Probst und zog den Diakon am Ärmel seiner Kutte. Wollt ihr mir das zum Vorwurf machen, Vater Probst? Ich bin mir der Würde meines Amtes bewusst. So, du bist dir der Würde des Amtes bewusst? Mit diesen Worten trat der Probst dem Diakon einen Schritt näher, schlug sich mit der flachen Hand auf das Knie und flüsterte. Ist es euch vielleicht bekannt, Vater Diakon, wer mit den Handlungsgehilfen vor dem Kolonialwarenladen sitzt und Zigaretten raucht? Der Diakon wurde verlegen und erwiderte hastig. Ja, gewiss habe ich, Vater Probst. Ich kann nichts leugnen, aber das geschah nur aus Unvorsichtigkeit, Vater Probst. Wirklich nur aus Unvorsichtigkeit. Seht nur, ihr Leute, was für einen feinen Diakon wir haben. Wie famos er die Zigaretten zu drehen versteht. Nein, wirklich, Vater Probst, nicht deswegen war ich. Was hätte ich mich groß damit zu rühmen? In Bezug auf das Tabakskraut sind auch andere geistliche Personen nicht sehr enthaltsam. Der Barosso maß den Diakon von Kopf bis Fuß mit einem sehr vielsagenden Blick. Dann warf er den Kopf zurück und fragte. Was willst du damit sagen? Dass der Probst auch Tabak raucht, nicht wahr? Der Diakon war so verlegen, dass er nichts zu widern vermochte. Der Barosso wies mit der Hand nach der Zimmerecke, wo seine drei Pfeifen standen. Was rauche ich wohl, Vater Diakon? Der Diakon schwieg. Hab die Güte, mir Antwort zu geben. Was rauche ich? Rauche ich Pfeifen? Ich rauche Pfeifen, antwortete der Diakon. Pfeifen, ausgezeichnet. Und wo rauche ich sie? Rauche ich sie zu Hause? Rauche sie zu Hause. Manchmal rauche ich auch eine bei guten Freunden, die ich besuche. Raucht auch manchmal bei guten Freunden. Aber nicht mit Ladenjungen vor dem Tor, rief der Barosso und schlug mit dem rechten Zeigefinger drohend gegen die linke Handfläche. Geh jetzt deines Weges und hab Acht auf dich, schloss er. Es kommt eine neue Ordnung. Es wird ein neues Gerichtsverfahren eingeführt. Es kommen neue Gebräuche. Nichts soll mehr im Verborgenen bleiben, sondern alles offenbar werden. Dann werde ich dich nicht mehr schützen können. Nach diesen Worten trat der Probst mit seinem großen Fuß auf einen Strohstuhl und langte vorsichtig den gelben Käfig mit dem Kanarienvogel herunter. Pfui, dass Gott sich erbarme, aus dem Glauben verteidigen wollen und wieder war es ein Reinfall, brummte der Pchiller vor sich hin, als er das Haus des Probstes verlassen hatte und mit schnellen Schritten auf ein kleines, gelbes Häuschen zuging, aus dessen offenen Fenstern ein ganzer Haufen blonder Kinderköpfchen rausguckte. Der Diakon stieg eilig die Verandastufen hinauf, trat ins Vorhaus und öffnete, nachdem er mit der Stirn erst gegen den Querbalken gerannt war, die Tür zum Wohnzimmer. In dem niedrigen Raum ging der Türe winzige Sakaria im Leibrock, die Hände auf dem Rücken, eine lange Silberkette auf der eingefallenen Brust auf und ab. Abchiller betrat dieses Haus mit einem ganz anderen Gesicht und in ganz anderer Haltung als das des Probstes. Die Verwirrung, in der er sich befunden hatte, als er das Haus der Brosows verließ, war geschwunden und schon erfüllten ihn Eitel, Milde und Güte. Nun, Vater Sakari, nun, Brüderlein Liebes, nun, begann er ungeduldig in der Tür. Was gibt's? Fragte Zachary mit sanftem Lächeln. Was drehst und windest du dich so? Und ohne eine Antwort abzuwarten, begann der dürre Pfarrer wieder auf und ab zu laufen. Der Diakon brach erst in ein lustiges Lachen aus und rief dann, Alfonsen hat er sich eine Kopfwäsche gegeben. Ach, Vater, sogar der Schädel tut mir weh von der Seife. Kann ich mal fix einen kippen? Einen kippen? Schön, aber wie hat dich denn vorgekriegt? Wer sonst als der Justizminister? Vater Savilic? Eben der. Es ist eine ganz ungewöhnliche Sache, Vater Sakari. Ich wollte so Dienst machen, aber er hat alles herumgedreht, durcheinander geschmissen. Erzählen lässt es sich gar nicht. Aber nachdem der Diakon sich gesetzt und das ihm auf einen Teller präsentierte Gläschen Branntwein geleert hatte, erzählte er Vater Zachary doch die ganze Geschichte seines Konflikts mit Danilka und mit Barbarossa in allen Einzelheiten. Zachary hüpfte währenddem unausgesetzt im Zimmer hin und her und blieb nur stehen, um den einen, bald den anderen herumhuschenden Blondköpfe aus dem Wege zu räumen. Als der Diakon seine Erzählung geendet hatte, brummte Zachary das Ende seines dünnen Bartes, zwischen die Lippen geklemmt, bedeutungsvoll. Ja, aber das tut nichts. Ich kann's mir nicht anders denken, als dass er erzürnt ist. Und... Und was noch? Packt euch raus, ihr Belger, also was noch? Fragte Zachary, die Kinder zur Seite schiebend. Dass es unpolitisch von mir war, die Pfeife zu erwähnen, erklärte der Diakon. Ja, natürlich, versteht sich. Zum Teil mag ich das. Weg mit euch, ihr Belger. Übrigens glaube ich, dass er nicht so sehr unzufrieden mit dir ist. Er ist vielmehr, nehme ich an, wollte wohl Platz machen, ihr Belger. Ich meine, dass er in seinem Herzen, verstehst du? Betrübt ist, sagte der Diakon. Vater Zachary fuhr sich mit der kleinen Hand über die Brust, zog ein saures Gesicht und sagte, empört ist. Gepeinigt, entschied Abhila. Ich weiß, der Lehrer Vanavka bringt ihn um einen Zorn, aber ich nehme mir den Vanavka noch einmal ordentlich vor und so weiter. Und ohne sich in weitere Auseinandersetzungen einzulassen, verabschiedete sich der Diakon und ging. Auf dem Heimwege traf er Danilka und hielt an. Sei sie gut, lieber Danilka, und zürne mir nicht. Wenn ich dich gestraft habe, so geschah es nur in Erfüllung meiner Christenpflicht. Ihr habt mich vor dem ganzen Volke gekränkt, Vater Diakon, antwortete Danilka in einem Tone, der zwar noch immer beleidigt, aber doch auch schon ein wenig nach Friedensbereitschaft klang. Nun, was willst du mir dafür tun, dass ich dich gekränkt habe? Ich weiß, dass es eine Kränkung war, aber wenn ich streng bin, ich habe es ja nicht aus Frechheit getan. Schon im vorigen Jahr, als ich dich ertappte, wie du im Vorhause beim Polizeichef das Missgewand des Brauptes angelegt hattest und den Weiberserwedel schwänftest, sagte ich zu dir, du kannst über die Schrift philosophieren, so viel du willst, Danilka. Von der Wissenschaft verstehe ich selbst nicht viel. Aber den Ritus darfst du mir nicht antasten. Habe ich gesagt? Das habe ich doch gesagt, oder nicht? Danilka schüttelte widerwillig den Kopf und brummte. Vielleicht habt ihr sowas gesagt. Nein, mein Lieber, keine Winkelzüge. Gestehen sollst du. Ich habe es deutlich ausgesprochen. Den Ritus nicht andersten und damit basta. Und warum sagte ich das? Weil es unser Lebensinhalt ist, unsere Wesenheit. Deshalb hast du auch deine Finger davon zu lassen. Hast du mich verstanden? Danilka drehte sich nur zur Seite und lächelte. Ihm selbst war es furchtbar komisch vorgekommen, als der Diakon ihn am Ohr durch die ganze Stadt zerrte. Und die anderen Kleinbürger, welche Zeugen dieser Szene waren, hatten ihm Scherz und mühsam, das Lachen verbeißend, dem Diakon ebenfalls übermäßige Strenge vorgeworfen. Ihr seid zu streng, Vater Diakon. Ihr seid übermäßig streng, hatten sie ihm gesagt. Abchilla machte nach dieser Bemerkung ein nachdenkliches Gesicht und mit einem tugendhaften Seufzer, seine Hände auf die Schultern der beiden zunächst stehenden Kleinbürger legend, meinte er, »Streng, sagt ihr? Ja, gewiss bin ich streng. Ja, redet ihr wahr, aber dafür bin ich auch gereist. Wenn nun diese Sache vor den Friedensrichter käme, da ging es auch viel schlimmer. Er klöpfte ihnen sofort 3 Rubel zum Besten der Kinderbewahrung an Stolten ab.« »Wer weiß, mancher Friedensrichter gibt einem dafür noch 1 Rubel Trinkgeld.« »Siehst du wohl, ich weiß, dass ich gerecht bin, mein Lieber.« »Gerecht? Ach nein, Vater Diakon, eure Gerechtigkeit ist nicht weit her.« »Wieso?« »Weil doch der Danilka gar nicht so viel Schuld hat. Er hat doch nur wiederholt, was der gelehrte Mann ihm sagte. Wenn's nach Recht ginge, müsstet ihr den Lehrer Vanarva zur Vernunft bringen. Er hat uns das erklärt. Danilka hat bloß gezweifelt, ob der Lehrer Recht hat und der Regen von selber durchs Naturgesetz gekommen ist oder ob ihn doch der Bittgottesdienst hervorgerufen hat. Wenn ihr den Lehrer durchgewalkt hättet, so wäre das nur recht und billig gewesen.« »Den Lehrer?« »Ja.« Der Diakon breitete die Arme weit aus, schob die Lippen rüsselförmig vor, stand einen Augenblick vor den Kleinbürgern und flüsterte dann. »Gerecht? Ja, die Gerechtigkeit verlangt es. Aber Vater Savelic will es nicht. Und also ist es unmöglich.« Ende des 1. Kapitels. Gelesen von Schalkmark.